SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Podcasting, ein Radio der Zukunft. Im Studio begrüßt Sie Michael Stein. Willkommen. So, hallo und willkommen zum iPod Fun Podcast Spezial über intelligente Wiedergabelisten in iTunes und über ID-Tags. Das klingt jetzt fast so, als wenn ich Besuch hier im Studio hätte, aber dem ist nicht so. Diese nette Begrüßung eben, die stammt aus einem sogenannten Podcast, einer Art Radiosendung, die ich aus dem Internet heruntergeladen habe. Das ist an sich ja noch nichts Besonderes, denn Radio aus dem oder im Internet gibt's ja schon viele Jahre lang, aber Podcasting ist schon ein bisschen anders. Denn ein solches Programm kann nicht nur jeder selber herstellen, sondern jeder kann es auch jederzeit und überall hören, solange er seinen kleinen MP3-Player bei sich hat. Wie die Radiosendung auf diesen Player kommt, wie das alles funktioniert und warum Podcasting zurzeit im Internet einen ungeheuren Boom erlebt, das erfahren Sie in den nächsten knapp 30 Minuten hier bei Welt am Draht auf SWR 2. Das Thema. Von Zeit zu Zeit gibt es im Internet etwas Neues. Vor einigen Monaten waren es die digitalen Tagebücher, die Weblogs, die plötzlich überall zu finden waren. Dabei handelt es sich um geschriebene Texte, in denen ihre Verfasser oft ganz Privates, Alltägliches ins Netz stellen. Und seit Herbst letzten Jahres gibt es nun eine Art Erweiterung, den Podcast oder das Podcasting. Das Wort ist eine Neuschöpfung und setzt sich zusammen aus Teilen der Begriffe iPod und Broadcast. Der iPod ist ein kleiner tragbarer Musikspieler und Bildbetrachter von Apple und Broadcast bedeutet senden. Das Prinzip dahinter ist eigentlich recht simpel. Der Podcast-Anbieter stellt seine kleine Radiosendung als Audiodatei ins Netz und bindet sie in eine Internetseite ein. Spezielle Programme reagieren auf diese Dateien und laden die dann automatisch auf den Rechner des Hörers. Von dort aus überträgt dieser die gesendete Datei entweder manuell oder ganz automatisch auf seinen kleinen mobilen Audioplayer. Und gesendet wird, seitdem die Technik im September von dem ehemaligen MTV-Moderator Adam Curry an den Start gebracht wurde, kräftig. Der Werbetexter Peter Löser ist Hörer und Macher von Podcasts. Einerseits denke ich, das hat schon auch mit Faszination für Technik zu tun. Einfach, dass es die Möglichkeit gibt, dass das jeder zu Hause mit ganz bescheidenen Mitteln realisieren kann. Rechner sind verbreiteter als je zuvor. Und wer einen zu Hause hat und auch zufällig ein Mikro dran hat, der kann schon einen Podcast machen. Dann kommt wahrscheinlich noch hinzu, ich sag's mal ganz gemein, ein bisschen Selbstdarstellung. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Das ist dasselbe, was hinter vielen Homepages oder vielen Weblogs steht. Man präsentiert sich da so ein bisschen. Die Beschäftigung mit Podcasts setzt aber nicht nur ein gewisses Mitteilungsbedürfnis, sondern ein wenig technisches Verständnis voraus. Grundsätzlich sollte, wer einen Podcast später auf seinem MP3-Player hören will, einen möglichst schnellen Internetanschluss besitzen. Denn Audiodateien können schnell mehrere Megabyte groß sein. Wer nun ein interessantes Podcast gefunden hat, der teilt dessen Internetadresse einem speziellen Programm, dem sogenannten Podcatcher, mit. Das passiert zum Beispiel, indem der Podcast-Hörer den Link mit einem Klick auf die rechte Maustaste einfach kopiert und in den Podcatcher überträgt. Das zurzeit am weitesten verbreitete Programm dieser Art ist iPodder. Dieser iPodder ist ein kleines Programm, das läuft, wenn man will, immer im Hintergrund und das überprüft die abonnierten Podcasts, also die Podcasts, von denen man sich den Link kopiert hat, überprüft, ob es da was Neues gibt, weil manche Podcasts kommen ja täglich, andere wöchentlich oder monatlich. Und sobald ein neuer Podcast auf der Seite vorliegt, lädt es den runter und spielt den automatisch in den jeweiligen Media Player, also zum Beispiel iTunes. Und von da aus ist es ja auch nur noch ein Schritt, bis es auf dem mobilen MP3-Player ist. Aber auch beim Herstellen eigener Podcasts lassen sich im Internet viele Hilfestellungen finden. Noch vergrößert sich die Szene hier ohne direkte kommerzielle Interessen. Es gibt aber auch wirkliche Podcast-Softwares, zum Beispiel Podblogger. Das ist ein sehr schönes Programm, was Christian Rotzoll geschrieben hat, was einem wirklich alle komplizierteren Arbeiten beim Erstellen eines Podcasts abnimmt. Ja, hallo, mein Name ist Christian Rotzoll, ich bin der Programmierer von Podblogger und es soll in diesem Videotutorial darum gehen, was ist Podblogger, was kann Podblogger, ja, und wie kann es mir helfen, eigentlich meinen eigenen Podcast zu machen. Ich gehe jetzt davon mal aus, dass. Das alles ist ja an sich eher weniger aufregend, denn schließlich gibt es Tondateien, die sich aus dem Internet laden lassen, schon viele Jahre lang. Was macht für die Macher und Hörer den Reiz aus? Fabio Bajigalupo betreibt von der thailändischen Insel Koh Samui aus mit podcast.de eine Art Informations- und Verzeichnisseite für Podcasts. Ich denke, dass es eine andere Form ist, dass einfach deine Gemeinde drumherum entstanden ist. Bei den bisherigen MP3-Dateien, da war es halt schwierig, die Inhalte irgendwo zu finden. Da musste man immer auf verschiedenste Seiten gehen, immer nachgucken, wann irgendwas war. Aber beim Podcasten ist es halt so, dass man über Portale wie podcast.de die aktuellen Podcasts oder die Links zu diesen RSS-Feeds findet und die dann nur einmal abonnieren braucht und dann halt wie ein Radioprogramm, allerdings nicht zu bestimmten Zeiten, sondern zeitunabhängig die Sendung herunterladen lassen kann. Diese Unabhängigkeit von Sendezeiten, das scheint der Dreh- und Angelpunkt für die Beliebtheit von Podcasts zu sein. Diese Freiheit ist es schließlich auch, die den Erfolg von DVD- und Festplattenrekordern zur Aufzeichnung von TV-Programmen ausmacht. Dann, wenn der Konsument Zeit und Lust hat, schaut er sich das Programm an. Und dann, wenn Zeit dafür da ist, dann hört sich der Podcast-Interessierte die Sendung an. Das kann auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen oder im Liegestuhl sein. Peter Löser schätzt aber noch einen Aspekt am Podcasten ganz Im besonders. Gegensatz zum Radio als Masseninformations- und Unterhaltungsmedium ist Podcast halt eher ein Special Interest Medium. Man kann es mehr auf Zielgruppen abrichten. Und im Internet gibt es viele Communities. Und gerade in diesen Communities ist das natürlich eine interessante Sache, wenn man auch mal ein Radioprogramm machen kann, ich sag mal, für nur 500 Hörer, die aber dann wirklich das auch alle hören können, weil es kommt nicht um so und so viel Uhr an dem und dem Tag und wird nicht wiederholt, sondern es kommt immer. Mittlerweile gibt es auch die ersten Angebote im Netz, die denen, die nicht am Ort des Geschehens sind, von Ereignissen berichten. Ein Beispiel dafür ist eine Entwicklerkonferenz von Microsoft, an der die Hörer weltweit via Podcast teilnehmen können. Aber es sind auch ganz alltägliche Themen denkbar. Peter Löser. Wenn jetzt bei mir hier in Frankfurt 50 Meter die Straße hoch irgendwas passiert, was vielleicht mehr Leute in der Welt interessiert als nur die Anwohner, dann kann ich da mit meinem Mikrofon hingehen, kann das aufnehmen und das ist eine halbe Stunde später im Netz für alle zum Hören. An sich ist Podcasting technisch ja nicht sonderlich kompliziert. Es musste nur jemand drauf kommen. Und dieser jemand war der ehemalige Moderator des Musikkanals MTV, Adam Curry. Ein Bericht von Martin Ebbing. Hi, I'm Adam Curry. Welcome to the iPod platform. Hearing this message means you have successfully installed iPodder on your computer and you should see a new playlist on your MP3 player titled iPodder Test Channel containing this file. Die Begrüßungsansage von Adam Curry in dem von ihm entwickelten Programm, das alles möglich machte. Der frühere Radiomoderator und einstige VJ für den Videokanal MTV begann Anfang der 90er Jahre, sich für das Internet zu interessieren. Er gründete zahlreiche Firmen für Webdesign und Internetdienste, ging an die Börse und schaffte noch rechtzeitig den Absprung, bevor die große Internet-Euphorie platzte und die Aktienkurse in den Keller stürzten. Danach verfolgte er die Idee, eine Software zu entwickeln, die es ermöglicht, automatisch Audiodateien aus dem Netz herunterzuladen, um sie auf einem tragbaren MP3-Spieler später zu hören. Curry nannte sein Programm in Anlehnung an den populären tragbaren Player von Apple iPodder. Apple wird es ihm danken. Die Idee, Audiodateien aus dem Internet herunterzuladen, ist nicht neu. Der Trick besteht darin, einen Anbieter abonnieren zu können, sodass man automatisch die jeweils neueste Fassung erhält. Das Problem war nur, es gab anfangs kaum Angebote. Das hat sich schnell geändert. Podcast Alley, eine amerikanische Webseite, die eine Übersicht über die US-Szene bietet, verzeichnet derzeit rund 2500 Anbieter. Podster.de, das deutsche Gegenstück, zählt ein knappes 100. Dazu gehören große Radioanstalten wie National Public Radio, American Radio oder in Deutschland die Deutsche Welle, das ZDF und auch der SWR. Sie bieten spezielle Sendungen wie populäre Radioshows oder Reportagen, die man unabhängig von der Sendezeit im Radio hören kann. Hey, all you assholes, come and listen to us. It's the Keith and the Girl Show. Weit populärer sind aber von Amateuren gebastelte Programme. In den USA ist derzeit Keith and the Girl Talking Shit laut Podcast Alley die Nummer 1. We're staying on pregnant women. There's a lot of pregnant stuff. Tina Fey's pregnant. Who's that? She's Saturday Night Live. She's one of the head writers. Okay. Glasses. By the way, you said Demi Moore, is she now, she's admitting? No. No? She's not admitting she's it. She's not admitting, but she's having a boy. Keith und seine Freundin plaudern mit einer Unbekannten über Klatsch und Tratsch, Stars und Sternchen. Nummer 2 in der Publikumsgunst ist die Dawn and Drew Show. Ein Ehepaar aus Wisconsin, dem man bei der täglichen Unterhaltung zuhören kann. Die eigentliche Neuigkeit des Podcasting ist, dass es dem Radio von Jedermann eine neue Möglichkeit eröffnet hat. Wer meint, etwas zu sagen zu haben, produziert eine kleine Sendung und stellt sie ins Netz. Das lädt diejenigen ein, die schon immer glaubten, etwas Wichtiges mitzuteilen zu haben. Joe Hamilton, Essays und Podcast. Werden wir durch die Medien manipuliert und wer steckt dahinter? Glaubst du, was in den Zeitungen geschrieben steht? Glaubst du, was du im Fernsehen siehst? Die Wahrheit ist relativ. Und die Wahrheit hat immer zwei Seiten. Für die von den großen Plattenlabels unabhängige Musikszene ist Podcasting natürlich eine großartige Plattform zur Selbstdarstellung. Aber viele der Podcasts sind schlicht und einfach herzerfrischend irrelevant. Erste Logbucheintragung des Blessun, einem 4-Meter-Kanu. Testfahrt am 3. Juli 1979 mit neuem Boot Blessun. Abreise um 6.25 Uhr von Herford mit Wagen nach Rinteln. Wer die Revolution des Radios erwartet, wird enttäuscht werden. Auch ganz selten sind Produktionen zu finden, die im gängigen Radio wegen ihrer Brisanz nicht ausgestrahlt werden oder unbeachtet bleiben. Die Sendungen sind hausbacken, im Inhalt wie in der Form. Das Medium ist noch jung und vielleicht sollten sich die etablierten Radiomacher in ihrem Urteil ein wenig zurückhalten. Auch das Dampfradio hat bescheiden angefangen. Denkbar wäre dieses andere Radio als Alternative in den Ländern, wo Radio und Fernsehen staatlich zensiert werden. Bislang fehlt es in diesen Staaten allerdings an schnellen Internetzugängen, die eine mühelose Übertragung von relativ großen Dateien möglich machen. Bislang. Immerhin ist mit dem Podcasting das Radio ein Stück weit geöffnet worden. Frische Ideen hätten eine Chance. Und sei es auch einfach nur, um einmal nichts zu sagen. Das Schweigen von Marco Baqueira. Sie haben es sicher schon bemerkt. Vor allem bei den privaten Podcast-Angeboten ist für beinahe jede Interessenlage etwas dabei. Mehr und mehr entdecken aber auch Radiosender das Internet und speziell das Podcasting als Transportmittel für ihre Programme. Ein auch bei Podcastern viel beachtetes Beispiel dafür ist das Projekt Weltweit, das der SWR kürzlich gemacht hat. Einen Tag lang, am 24. März, befragten mehr als 30 Reporter des SWR auf der ganzen Welt die Menschen. Das Mikrofon war natürlich immer dabei. Was bewegt sie? Was sind ihre Sorgen, ihre Nöte? Und was tun sie gerade? Herausgekommen dabei ist ein Hörbild der ganz besonderen Art, das man auch als Podcast aus dem Internet laden und auf seinen MP3-Player überspielen kann. Eine Hörcollage von Kerstin Stoll. Wenn ganz gute Sicht ist, sieht man das Ulmer Münster. Die Richtung, ja. Das sind wenige Tage, aber ist ehrlich. Und Frankreich, die Vogesen, Eigenmönch, Jungfrau, die Richtung Zugspitze. Müsste eigentlich gratis arbeiten. He? Ein Schweizer Bergbahnführer kommt ins Schwärmen und ein politisch engagierter Maori aus Wellington in Neuseeland bringt die globalen Zusammenhänge der Welt auf den Punkt. We have to find ways of integrating our values and our ethics and our vision for the. Wir müssen Wege finden, unsere ethischen Werte und unsere Vision zu integrieren, damit wir auf diesem Planeten weiterleben können. Wir sind alle auf vielfältige Weise miteinander verbunden, trotz der riesigen Ozeane und Landmassen, die uns trennen. Und ich finde keinen besseren Weg, dies alles zusammenzufassen, als die Sichtweise der alten Maori zu zitieren. Sie sagten: Was ist das Wichtigste? Die Leute, die Leute, die Leute. He hatte me nui, he tangata, he tangata, he tangata. So wie Ingrid Kölle in Neuseeland haben mehr als 40 Reporter am 24. März weltweit Menschen befragt, in Teheran und New York, in London und Istanbul, in Kabul und Kapstadt. Sie haben deren Vorstellungen, Wünsche und Sorgen festgehalten in über 50 Momentaufnahmen. Was bewegt sie? Was macht ihnen zu schaffen? Was erwarten sie und was tun sie eigentlich? Die Dogwalkerin Julia Frink in San Francisco zum Beispiel. Come on, boy, let's go. Good dog, good dog. Hi, I'm Julia Frink. I'm the owner of dogwalks.com, a professional dog walking service in San Francisco, California. And we're out picking up dogs on a beautiful day. Come on, Drager. Come on, come on, come on. Good dog, good doggy. Mit welchen Gassenhauern Ali Goleh den Menschen in Teheran die Scheine aus den Taschen lockt, hat Martin Ebbing gelernt. Und Corinna Arndt hat in Kapstadt am 24. März einen Kosati Chaka getroffen. Die Menschen dort nennen ihn Pavarotti und drücken ihm ein paar Rand in die Hand, damit er ihnen das Auto wäscht. Das tut er von morgens bis abends in der Kapstädter Innenstadt und meist mit einem Lied auf den Lippen. I sing my soul, mercy, wir sind to reality, how great a flower. Nkosinati Chaka ist 27 Jahre alt, seit einem Raubüberfall einäugig und schon von weitem erkennbar an seiner durchdringenden Stimme. Nkosinati singt nicht irgendwas, Nkosinati singt Oper. Sing is my talent. Started the music with a 6 years old. Seit seinem 6. Lebensjahr imitiert er Pavarotti und Co. und träumt davon, als Opernsänger ein internationales Publikum zu begeistern, am besten in Amerika. I like to sing one. Sing opera. And to, yeah, like a singer, opera singer, a national opera singer. Doch vorerst hat er damit zu tun, sich und seine jüngere Schwester über die Runden zu bringen. Essen, Zugfahrkarten, Miete, mal reicht das Geld, mal nicht. Podcast-Inhalte sind in aller Ohren. Täglich entstehen neue Podcast-Sender. Da müsste sich doch auch der eine oder andere Dollar oder Euro verdienen lassen. So denken sicher derzeit viele. Kein Wunder, dass mittlerweile auch der als Podcasting-Urvater geltende Ex-MTV-Moderator Adam Curry Angebote ins Netz gestellt hat, mit denen er Geld verdienen will. Er bietet mit seiner Seite podshow.com gewissermaßen Service für alle am Podcast-Geschäft Beteiligten an. Die Hörer bekommen mehr Übersicht im boomenden Podcasting-Dschungel, die Podcaster bekommen Werkzeuge zum Herstellen und Senden ihrer Angebote und die werbetreibende Industrie erhält Angebote, den Podcast-Boom für sich zu nutzen. Auch viele andere auf Podcasts spezialisierte Dienstleister drängen ins Netz. Vor allem geht es dabei um Speicherplatz und komfortable Downloadmöglichkeiten für die Audiodateien. Aber selbst Unternehmen wie der Hörbuchspezialist Audible springen auf den Podcast-Zug auf. Arik Meyer, Geschäftsführer der US-Firma Audible in Deutschland. Das Thema Podcasting ist, wenn man den Grundgedanken betrachtet, sehr ähnlich dessen, was wir auch schon machen. Letztendlich geht es, wir beschreiben es immer im Englischen, mit time-shifted Audio, also Audioinhalte, die ich nicht höre, wenn ich am PC sitze, sondern die ich in ganz anderen Nutzungssituationen für mich höre. Zurzeit sind das, was sich über die Podcast-Technik bei Audible abrufen lässt, eher Appetithäppchen. Es sind zum Beispiel Auszüge aus dem kostenpflichtigen Audioangebot der Zeit, des Handelsblattes oder der im Heise Verlag erscheinenden Zeitschrift Technology Review zu finden. Insgesamt sind die deutschen Verlage und Medienhäuser da eher zögerlich. An einen Ausbau der Audioaktivitäten in großem Stil denken offenbar derzeit nur die allerwenigsten. Achim Spitzer, Vertriebsleiter des Heise Verlages in Hannover. Das Problem ist ja immer die Qualität solcher Inhalte. Das heißt, wenn es redaktionelle Inhalte sind, müssen sie entsprechend aufbereitet werden, sie müssen von Profis gesprochen werden. Das ist eine Grundvoraussetzung, ehe Heise irgendetwas tut. Man testet natürlich immer bestimmte Dinge. Wir werden das in unmittelbarer Zukunft nicht selbst betreiben, sondern werden erst jetzt mal sehen, was mit der Zusammenarbeit mit Audible.com passiert, was da rauskommt, wie hoch unsere Downloadquoten sind, auch von unseren Beiträgen oder sagen wir mal von unseren redaktionellen Inhalten, die von den Profis dort aufgesprochen sind. So wird also im Moment vor allem eines ausprobiert. Ob sich Audio tatsächlich zu einem echten Massenmarkt entwickeln wird, das wagt zurzeit noch niemand zu prognostizieren. Und richtig viel Geld investieren in den neuen Vertriebsweg, das trauen sich die Unternehmen denn doch noch nicht. So nutzt Audible Podcasting derzeit vor allem zur Eigenwerbung. Arik Meyer. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir auch wirtschaftlich handeln und natürlich die Investitionen, die wir tätigen, auch irgendwo wieder einspielen. Und insofern ist das Podcasting-Thema, wenn Sie so wollen, ein Thema, wo wir die Chance sehen, auch neue Hörer an das ganze Thema Audioinhalte, gesprochene Audioinhalte heranzuführen. Und wenn dann der eine oder andere, der unseren Podcast nutzt, auch das Audible-Angebot einmal ausprobiert und auch sagt, hey, das ist ein fairer Preis, das macht Spaß und somit für uns auch einen Gewinn erwirtschaften kann, dann ist das sicherlich ein erwünschtes Ziel. Langfristig, und da sollte sich niemand irgendwelchen Illusionen hingeben, werden Verlage und Audioinhalteanbieter wie Audible das Medium Podcasting nur dann bedienen, wenn sie sich davon etwas versprechen, wenn sie also unter dem Strich dabei Geld verdienen können. Wie das aussehen kann? Da gibt es natürlich verschiedene Modelle, die auch diskutiert werden, sei es, dass man das durch Werbung macht. Wenn auch ich persönlich glaube, dass man es nicht durch die klassische Werbeform machen kann, indem man den Nutzer einfach stört, sondern es muss sich sinnvoll integrieren. Oder sei es, indem man eine Art Abo oder Subscription entwickelt, für die der Nutzer einen regelmäßigen Beitrag zahlt und somit in den Hörgenuss dieser Podcast kommt. Das Medium Podcast wird also nur vergleichsweise kurzfristig ein rein kostenloses Vergnügen im Netz bleiben. Danach sieht es im Moment aus. Technische Professionalisierung also, die einhergehen wird mit zunehmender Kommerzialisierung. Gibt's Wehmut darüber in der Podcaster-Urgemeinde? Fabio Bagigaluppo von podcast.de. Ich glaube, das widerspricht sich nicht. Also es wird beide Schienen geben. Da wird mittlerweile schon so viel Geld wieder investiert, dass es auf jeden Fall auch eine kommerzielle Schiene geben wird. Aber deswegen wird es weiterhin auch die Privatproduzierten geben, die nicht kommerziell arbeiten oder die dem anarchischen Gedanken folgen. Nicht kommerziell und werbefrei, das muss aber nicht unbedingt immer nur gleichbedeutend mit privaten Angeboten sein. Auch professionelle Radiostationen nutzen Podcast. Das zeigen ja nicht zuletzt auch die Angebote des SWR, aber auch viele anderer. So gibt es zum Beispiel mittlerweile einen Fortsetzungskrimi im neuseeländischen Rundfunk als Podcast. Die englische BBC nutzt die Technik ganz intensiv. Das große kanadische Network CBC podcastet einzelne Sendungen und auch viele US-Stationen sind via MP3-Player zu empfangen. Ein Beispiel dafür ist der amerikanische Sender KCRW. Holger Bruns hat über den großen Teich hinübergehört. Morning becomes eclectic at 89.9 KCRW. That was music from Françoise Hardy. KCRW ist ein lokales Radio aus dem kalifornischen Santa Monica in der Nähe von Los Angeles, das einst als College Radio Workshop begann und sich insbesondere mit Musiksendungen jenseits der Charts und ambitionierten Wortsendungen durchsetzen konnte. Seit etlichen Jahren ist KCRW auch im Internet präsent und verbreitet hier nicht nur das gerade gesendete Programm. Zusätzlich gibt es einen Musik- und einen Nachrichtenkanal. Außerdem betreibt das Radio ein wachsendes Archiv mit eigenen Produktionen, die als Audio-on-Demand angeboten werden. Nun gibt es das auch alles als automatisierten Download im MP3-Format, damit die Hörer selbst entscheiden können, wann sie die Sendungen hören möchten, sagt der Webmaster des Radios, Jason Georges. Vor einigen Monaten entdeckten wir dieses Phänomen namens Podcasting. Damit lassen sich Audiostücke verbreiten. Unser Management hatte die Idee, dies wäre ein guter Weg, mehr Hörer zu erreichen. Mittels Podcasting laden sie sich einfach unsere Nachrichten, Informations- und Talksendungen herunter. Im Vergleich zum Sendegebiet erreichen wir damit eine größere Reichweite. Wir bekommen eine neue Hörerschaft im Internet. Das ist der Weg, den ein Public Radio beschreitet, das sich ja über Spenden finanziert. Also hoffen wir, dass sich die Zahl der Hörer vergrößert, die uns Geld spenden, damit wir weitermachen können. And we hope this will help increase the number of listeners who donate money to our station and keep us going. Spendenfinanziert und werbefrei soll KCRW auch bleiben. Das Programm kann nur für sich selber sprechen. Als Podcast werden vor allem die Wortsendungen verbreitet, der Bookworm zum Beispiel, eine Sendung über aktuelle Literatur. Funds for Bookworm are provided in part by Lannan Foundation. You are a human animal. You are a very special breed. For you are the only animal who can think, who can reason, who can read. From KCRW Santa Monica, I'm Michael Silverblatt and this is Bookworm. Der Bookworm beginnt mit einem kleinen Lied über das Lesen, eine Fähigkeit, die den Menschen zu etwas Besonderem macht. Allerdings ist die Musik beim Podcasting nicht unproblematisch. Music is going to be very tricky to do and I'm not certain that we're going to be able to offer a free download. Musik ist in der Tat ein Problem und ich bin mir nicht sicher, ob wir je einen freien Download von Musik oder Musiksendungen anbieten werden. Hauptsächlich kostet es sehr viel Zeit, all die Rechte für die Musik zu bekommen, die in einer Musiksendung vorkommt. Sie müssen erst die Rechteinhaber dafür gewinnen. Das sind individuelle Künstler oder Plattenlabel. Das ist schon für eine 1-Stunden-Sendung mit 15 oder 20 Songs sehr aufwendig und unsere Musiksendungen sind 2 bis 3 Stunden lang. Das übersteigt die Möglichkeiten unseres Radios. And it's just beyond our reach to do this effectively. Archivierte Musiksendungen gibt es nur on demand. Sie betreffen meist Musiker, die in der Sendereihe Morning Becomes Eclectic auftreten und dort oft das erste Mal im Radio ihre Stücke vorstellen. Sie profitieren damit nicht vom Podcasting, obwohl Podcasting ihre ersten Schritte sehr unterstützen könnte. It is audio blogging. Es ist Audio Blogging, das jeder machen kann. Man nimmt einen Computer und einen Rekorder, macht eine MP3-Datei und stellt die auf die eigene Website. Zur gleichen Zeit ist es für die traditionellen Radios eine Chance, diese neue Technologie anzubieten. Sie können neue Hörer gewinnen, die kein Radio mehr im klassischen Sinn hören, sondern nur noch Downloads über ihren mobilen Player hören. Und die entdecken jetzt, was real produziertes Qualitätsradio tatsächlich ist. Das Besondere am Radio ist seine Schnelligkeit, also die Fähigkeit, ohne großen Zeitverzug aktuell zu berichten. Zeitversetztes Podcasting weicht die Aktualität auf. Podcasting wird außerdem von manchen als Konkurrenz zum Radio verstanden, denn es ist ein zusätzlicher Weg, Audio zu verbreiten. Jason Georges sieht das freilich anders. Podcasting ergänzt das Radio. Es ist eine Bedrohung, wenn sich die Hörer abwenden und woanders zuhören. Aber das bedeutet ja nur, dass du selbst damit anfangen musst, um deine Hörer zu behalten, eben damit sie deine Sendungen auf verschiedenen Wegen hören. Welt am Draht. Das war die neueste Ausgabe von Welt am Draht hier bei SWR 2. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf diese recht neue Art des Radiohörens, wenn Sie mehr erfahren wollen über die Software-Werkzeuge, die dafür nötig sind, dann empfehle ich Ihnen die Welt am Draht Homepage. Dort können Sie diese Sendung noch einmal hören und natürlich auch als Podcast herunterladen. Und auch das Manuskript haben wir dort für Sie hinterlegt. Nicht zu vergessen, wir haben dort eine ganze Reihe Links zusammengestellt, die Sie zu weiterführenden Infos zum Thema leiten. Sie finden all das auf unserer Homepage www.swr2.de/podcast.